Die Teilnehmer des ersten Kongresses der vorherrschenden Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei besuchten Mangyongdae, Geburtsort von Präsidenten Kim Il-sung. Sie besichtigten auch den Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong, das Staatsmuseum für Geschenke, die historische revolutionäre Gedenkstätte Pyeongchon, das Museum über den Sieg im Vaterland des Befreiungskriegs und die weiteren.